sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Ein Pazifist gewahrt. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Ein Pazifist gefasst. Ein Pazifist gefasst. Hey, ihr habt das immer falsch gemacht. Ihr habt da Märchen draus gemacht. Ey, ihr habt das immer falsch gemacht. Ey, ihr habt da Märchen draus gemacht. Tag von Dippin' Pornos in New York. Wer ist der Partner? Mark vom Ork. Das Fell vom Wolf hängt schon lange an der Wand. So ein Sonntagsjäger, den ich erben kann. Die sieben Zwerge werden von allen gemieden. Schneewittchen ist, wie sie schon dreimal geschieht. Und Superman hängt beim Arbeitsamt für einen neuen Job, der Beat, oder? Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Als Pazifist gemacht. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Als Pazifist gemacht. Als Pazifist gemacht. Ey, ihr habt das immer falsch gemacht. Ihr habt ein Märchen draus gemacht. Ey, ihr habt das immer falsch gebracht. Ey, ihr habt ein Märchen draus gemacht.